unzählig du über uns beklagt hast. Nun, ich habe mich nicht beklagt. Ich habe nur gesagt, wie es sich in meiner Wohnung zugetragen hat. Und einwandfrei habt ihr schon nicht benommen. Herr, wenn ihr wüsstet, wie schlecht wir bezahlt sind, ihr würdet besser über uns urteilen. Ich habe eine Familie zu ernähren und Franz hier wollte heiraten. Was ihr jetzt sagt, wusste ich nicht. Ich habe keineswegs eure Bestrafung verlangt. Mir ging es um ein Prinzip. Franz, sagte ich dir nicht, dass der Herr unsere Bestrafung nicht verlangt hat. Jetzt hörst du, dass er nicht mal gewusst hat, dass wir bestrafen in mir. Lass dich nicht durch solche Reden rühren. Die Strafe ist ebenso gerecht als unvermeidlich. Hör dich auf ihn! Wir werden für die Strafe aus Gerechtigkeit nennen. Wir zwei insbesondere, aber ich hatte uns als Wächter durch lange Zeit sehr bewegt. Wir hatten Aussicht vorwärts zu kommen und wären gewiss bald auch Wächter geworden mit dieser, der eben das Glück hatte, von niemandem angezeigt worden zu sein. Und jetzt ist alles verloren. Unsere Laufbahn, ihre Regen, untergeordnete Arbeit, leisten wir sein Holz, ist der Wacht in Stich. Und über dies willkommen wird jetzt diese schmerzhafte Prügel. Gibt es denn keine Möglichkeit, mir beide die Prügel zu ersparen? Nein, zieht euch aus. Du musst ihnen nicht alles glauben. Sie sind durch die Angst vor den Prügeln schon ein wenig schwachsinnig geworden. Was dieser hier zum Beispiel über seine mögliche Laufbahn erzählt hat, ist geradezu lächerlich. Ein Mann mit einem solchen Bauch kann nie und nimmer mehr Prügler werden. Das ist ganz ausgeschlossen. Es gibt auch solche Prügler. Nein, du sollst nicht zuhören, sondern nicht ausziehen. Dich gut belohnen, wenn du sie laufen lässt. Oh, wir sollen dann auch mich anzeigen und auch noch mehr Prügel verschaffen. Nein, nein! Sei doch vernünftig, wenn ich gewollt hätte, dass ich beide bestraften. Wenn ich sie doch jetzt nicht loskaufen wollen, hätte ich es geahnt, hätte ich ihren Namen genannt. Ich halte sie nämlich gar nicht für schuldig. Schuldig ist die Organisation, die hohe so Klasse. Hättest du hier unter deiner Rute einen hohen Richter, ich würde dich wahrhaftig nicht hinterlos schlagen. Damit du dich für die gute Sache kräftig. Was du sagst, klingt glaubwürdig. Aber ich lasse mich nicht bestechen. Ich bin zum Prügeln bestellt. Also prüge ich. Wenn du für uns beide Schonung nicht durchsetzen kannst, so versuche wenigstens mich zu befreien. Wilhelm ist älter als ich in jeder Hinsicht weniger empfindlich. Ich warte nicht mehr. Thank you. Niederen. Hinein! Wir schrien, ein Hund auf dem Hof! Zu sein. Sie werden aufgefordert, sofort in die Gerichtskanzlei zu kommen. Diese Forderung ist ein letzter Versuch. Sie werden tun, was sie wollen, den Kompetenten, dass das hohe Gericht seine Quoten lassen kann. Hierdurch wollen sie sich denn nicht fügen. Ist man nicht etwa ohne Rücksicht auf Zeit und Kosten bemüht, in ihre verwickelte Sache Ordnung zu bringen? Was würde geschehen, wenn ich nicht käme? Man wird sie zu finden wissen. Und werde ich dafür bestraft werden, weil ich nicht freiwillig gekommen bin? Nein. Vorzüglich! Auch dein kleiner

sind Josef K. Ich will noch sehen, was geschehen ist. Ich kann leider nicht bleiben, die Geschäfte rufen mich. Ja, nicht viel. schnarchen wie die Kinder. Oft können sie durch Harmlosigkeiten unter die allerdings Joses Verhalten leider nicht gehörte, derartig verletzt werden, dass sie selbst mit guten Freunden zu reden aufhören, sich von ihnen abwenden. Was für einen Rang hat er? Er ist Untersuchungsrichter. Wieder nur Untersuchungsrichter. Die hohen Beamten verstecken sich, aber er sitzt doch auf einem Thronsessel. Das ist alles Erfindung. In Wirklichkeit sitzt ihr auf einem Küchensessel. Aber müssen Sie denn immerfort an Ihren Prozess denken? Nein, durchaus nicht. Ich denke wahrscheinlich sogar zu wenig an ihn. Lassen Sie sich durch einen kleinen Scherz, den man nur deshalb macht, weil alles auf sich so scheint, zum Lachen bringen. Das ist nicht der Fall, den Sie machen. Sie sind so unnachgiebig, so habe ich es gesehen. Wer hat das gesagt?

geringste vernachlässigen. Außerdem drängt es mich aber, Ihnen irgendwie zu helfen und sei meine Hilfe noch so bescheiden. Wir waren doch bisher gute Geschäftsfreunde, nicht? Nun also, von Ihrem Prozess hörte ich durch einen gewissen Titorelli. Er ist ein Maler. Titorelli ist nur sein Künstlername. Seine Haupteinnahmequelle ist das Porträtmalen. Er arbeitet für das Gericht. Vielleicht, so dachte ich, kann Ihnen Titorelli ein wenig behilflich sein. Er kennt viele Richter und wenn das selbst auch keinen großen Einfluss haben sollte, so kann er Ihnen nur Ratschläge geben, wie man verschiedenen einflussreichen Leuten beikommen kann. Auf meine Empfehlung in der Mitte alles tun, was sie möglich ist, ich denke wirklich, besten Ausweg finden würden. Herr Prokuratore! Verzeihen Sie, meine Herren, ich habe augenblicklich leider keine Zeit, Sie zu empfangen. Ich bitte Sie sehr um Verzeihung, aber ich habe einen dringenden Geschäft zu erledigen. Wären Sie so freundlich, morgen oder wann immer wieder zu kommen. Wir sind also einig. Sie gehen jetzt weg, Herr Prokurist. Tja, ich habe einen Geschäftsgang zu machen. Die Herren, glauben Sie, warten schon lange. Wir haben uns schon geeinigt. Wir hätten Sie nicht stundenlang gewartet. Wenn unsere Angelegenheit hier nicht wichtig wäre, dann ist doch wirklich jetzt sprechen. Meine Herren, es gibt ja einen sehr einfachen Ausweg, wenn Sie mir vorlieb nehmen wollen. Übernehme ich der Herren an die Verhandlung entscheiden. Nicht Angelegenheiten müssen sofort besprochen werden. Wir sind Geschäftsleute, die Sie und wissen die Zeit von Geschäftsleuten nicht zu bewerten. Wollen Sie hier eintreten?

Es ist von dieser Seite zwecklos. Ein einziger Henker könnte das ganze Gericht ersetzen. Sie dürfen nicht von allen gemeinen. Aber könnte dem Richter, den ich jetzt wähle, eine Bestätigung vorlegen, dass sie unschuldig sind und mich nicht für ihre Unschuld verbürgen. Wäre ja der Freude. Sie ja betreten, was sind die Richtung? Ja. Auf der Mann direkt das Heilige Gut, den Quillen verteidigen.

Wenn du